IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic mit einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, Ihnen unser heutiges Thema zu präsentieren: Mudschanas, die Matrix der Seele durch Musik. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Die Grundform der indischen Klassik, die Ragas und Ragams Nord- und Südindiens, sind auf den ersten Blick von einfacher Struktur. Es sind Skalen mit 5 bis 7 Hauptnoten in der auf- und absteigenden Form, innerhalb eines tonalen Raumes der uns in der westlichen Musik bekannten Oktav. Die Meister der indischen Klassik, die immer auch als Lehrer tätig sind, beschreiben beim Unterrichten einer neuen Raga-Skala die Mudschanas bei der Abwesenheit einer Note in der Form, sie sind vorhanden, aber werden nicht benutzt. Wollen wir das komplexe Schema unserer Seele verstehen, sollten wir entsprechend der indischen Philosophie die Mudschanas entdecken. Es sind hunderte von ineinandergreifenden Harmonien, die in abstrakter Form als kosmische Raga den lebenden Körper des Universums abbilden. Nach dem gleichen und folgenden ersten Hörbeispiel wollen wir ein wenig mehr Licht hinter den Begriff Mudschana bringen. Der herausragende Meister des Khayal-Gesangs der nordindischen Klassik, Pandit Jasraj, hat maßgeblich zu der Wiederbelebung der antiken Mudschanas beigetragen. Aus der CD Jasraj Darbar hören wir den Raga Bina Shatja, ein Fünfton-Raga. Er wird zur Abendzeit und als saisonaler Raga im Winter gespielt. Die Komposition Acha Hun Aye Sudara Piya Shayam preist Lord Krishna, die höchste Gottheit im Hinduismus. Ungewöhnlich in dieser Aufnahme die Begleitung durch Tabla und Pakavach. बस कर लीन राखे चारो जाम जौन हार श्याम जौन हार गम रानी दा दानी दा गम गा दानी गा रानी दानी दा दानी दा मा गा अम्मा रानी दा दानी दा दानी Magama dama dani dani zani daga daga ni zani dara ni mara ni zani dara ni zani zada ni zani zada dada zani daga ni zani da zani daga ni zani da ni daga maga zani ga zani zada zani da ni ni zani da ni. ना सुघर जन बस कर लीन राखे चारो जाम जौन हार सुघर पिया श्याम जौन हार सुघर पिया श्याम जौन हार सुघर गगा मम मम दा दा zane da ga ma ga zane ga zane zane da ne za da ne za ne ga za ga zane za da ne za da ne za da ne za na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ajon मन आज सुघर प्रिय श्याम आज उन आज सुघर प्रिय श्याम के न सुघर जिन बस कर लीन राखे चारो sagari ranu ranamo sagari ranamo sagari Wir hörten den Gesangsvirtuosen Pandit Jasraj mit dem Abend- und Winterraga Vinashatcha und der Komposition Acha Hun Aye Sudara Pia Shayam. Die CD Jasraj Darbar wurde beim Label Sense World Music im Jahre 2003 veröffentlicht. Es begleiteten Nandan Mehta auf der Tabla und Hemant Bhatt auf der Pakavach. Das Harmonium spielte Mehmood Dalpuri, im Gesang begleiteten Shuman Ghosh und Niraj Parikh. Betrachtet man die Entwicklung in der indischen Klassik von der romantischen Seite, wie es sich meist in der Literatur und seitens der Musikwissenschaften darstellt, werden besonders der emotionale Aspekt der Ragas, die neuen Stimmungsbilder, Navarasas, der Zeitzyklus, die Spielzeit des Tages, Samai, und die mikrotonale Struktur, die Srutis, hervorgehoben. Zu einer eher mathematischen Analyse der Mochanas kommen wir später. In der nordindischen und südindischen Klassik gehen die Ragas und Ragams auf die älteste musikalische Abhandlung des weisen Matanga Muni zurück. Er ist der Verfasser des Brihadeshi. Matanga lebte vor 2000 Jahren. Von ihm wurden die Mochanas bereits beschrieben. Zu Matangas Zeit hatte die Musik ausschließlich Begleitfunktion. Sie wurde für die Darstellung von Dramen verwendet, Porvaranga. Bis ins 15. bis 17. Jahrhundert nach Christus entwickelten sich die uns heute bekannten Raga-Formen. In der südindischen Klassik die Ragams des Malakarta-Systems bis ins 18. Jahrhundert. Das uns bekannte Notenmaterial der Ragas, die Srutis, kann historisch auf die stimmliche Klangbildung von Vokalen, Swaras und Konsonanten, Vyanjanas, zurückgeführt werden. Es sind 7 Hauptnoten und 22 Tonintervalle innerhalb einer Oktav. Matanga Muni führte in der musikalischen Tradition Gandharva den Begriff Mochanas ein, in Bezug auf eine frühere Vorform der Ragas, den Chattis, Chattigan. Mochana leitet sich aus dem Wortstamm Mocha ab. Im Sanskrit bedeutet dies die Unbewusstheit. Das Sanskrit, die Wissenschaftssprache Indiens, entstand aus der systematischen Studie der zu jener Zeit gängigen Alltagssprachen, ihrer Gemeinsamkeiten und durch eine systematische Bereinigung und Regulierung, Samskritam. Die systematische Herangehensweise für das Sanskrit finden wir im antiken Indien auch zur Betrachtung und Entwicklung der klassischen Musik und indischen Ragas. Die Mochanas sind ein erstes Ergebnis dieser Studien. Es ist der Verdienst von Pandit Jasraj, den wir in unserem ersten Beispiel zu Gehör bekamen, ein einzigartiges Konzept für den Duettgesang in der indischen Klassik eingeführt zu haben. Auf der Basis des antiken Systems der Mochanas singen ein weiblicher und männlicher Vokalist gleichzeitig unterschiedliche Ragas in ihren jeweiligen Skalen. In Pune, der

Sani,